Kapitel 50. Freiheit des Herzens setzt Wunder frei. Vor einigen Jahren predigte ich in einer Gemeinde in Brasilien darüber, wie wichtig unser Herz ist. An jenem Abend betonte ich, wie wichtig es ist, auf unsere Herzen zu achten, dass sie sich nicht von materiellen Wünschen oder Dingen übernehmen lassen. Materielle Sachen können einen Platz in unserem Leben haben, aber nicht in unserem Herzen. Ich erzählte eine Geschichte, wie wir herausfinden können, ob die materiellen Dinge unsere Herzen ergriffen haben oder einfach nur Teil unseres Lebens sind. Im gleichen Jahr war ich zuvor in Polen auf einem missionarischen Einsatz gewesen. Einige Geschwister brauchten mein Auto und liehen es sich aus. Als sie es zurückbrachten, hatte es eine kleine Beule in der Tür. Sie machten sich große Sorgen, wie ich wohl reagieren würde, weil sie wussten, dass ich nicht versichert war. Schließlich kamen sie nervös und ängstlich auf mich zu. Als sie mir von der Beule berichteten, fragte ich sie einfach nur: "Und, was ist das Problem?" "Es ist nur ein Auto. Es wird nicht mit mir in den Himmel kommen." Als ich diese Geschichte an jenem Abend in der Gemeinde in Brasilien erzählte, sagte ich: "Wie du reagierst, wenn es um materielle Dinge geht, wird zeigen, ob sie Teil deines Herzens oder einfach nur Teil deines Lebens sind." Ich sprach auch darüber, dass ich seit langem sehr konsequent lebe, um mein Herz von materiellen Dingen freizuhalten. Wenn sich etwas in mein Herz einnistet, gebe ich es weg. In der Versammlung passierte etwas ganz Erstaunliches, von dem ich aber erst später erfuhr. Mein Übersetzer hatte mich am Morgen vor der Versammlung im Hotel angerufen und gefragt, ob er mit einer Freundin vorbeikommen dürfte, die aufgrund einer Rückenverletzung starke Schmerzen hatte. Ich antwortete ihm, dass sie gerne kommen könnten. Aber sie kamen nicht. Wir fuhren an dem Abend erst spät zur Veranstaltung und hatten keine Zeit mehr zu klären, warum sie nicht erschienen waren. Nach der Veranstaltung erfuhr ich, was passiert war. Weder mein Übersetzer noch seine Freundin hatten ein Auto. So baten sie einen Freund aus der Gemeinde, sie zum Hotel zu bringen. Auf dem Weg zum Hotel fuhr ein Motorrad in das Auto und beschädigte es. Der Autobesitzer war so wütend über den Schaden, dass er sich weigerte, sie noch zum Hotel zu bringen. Er brachte sie in ein Krankenhaus und ließ sie dort sitzen. An diesem Abend saß der Eigentümer des Wagens in der Versammlung und hörte meine Predigt und mein Beispiel. Er war so überzeugt davon, dass sein Auto in seinem Herzen verwurzelt und nicht nur Teil seines Lebens war, dass er mit seinen Autoschlüsseln zum Pastor ging und sagte: "Ich möchte dir mein Auto schenken." Der Pastor brauchte unbedingt ein Auto, konnte sich aber keins kaufen. Der Mann, der sein Auto verschenkt hatte, war ein Halbprofi-Volleyballspieler. Aufgrund einer Knieverletzung konnte er seit 6 Monaten nicht mehr spielen und litt ständig unter starken Schmerzen. An diesem Abend heilte Gott ihn übernatürlich. Er rannte die Bühne schmerzfrei hoch und runter und bezeugte die Güte Gottes. Was macht unser Herz aus? In der englischen Bibel kommt das Wort Herz, Heart, 776 Mal vor. Ich habe dieses Thema, das Herz des Menschen, viele Jahre lang studiert, werde jetzt aber nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich darüber noch ein ganzes Buch schreiben möchte. So gebe ich jetzt an dieser Stelle nur ein paar grundlegende Erkenntnisse weiter. Ich habe einen Freund, der in Israel lebt. Wir kennen uns schon mehr als 30 Jahre. Er ist Theologe und Bibelübersetzer und spricht 17 Sprachen, darunter fließend Hebräisch und Griechisch. Ich bat ihn, mir zu helfen, die wahre biblische Bedeutung des Herzens zu verstehen. Wir hatten eine wunderbare Zeit des Austauschs. Die eigentliche Bedeutung des Wortes Herz weist auf den Ort unserer Leidenschaften hin, den Bereich tief in uns, wo unsere Entscheidungen getroffen werden. Meines Wissens wird das Wort Herz im Hebräischen und Griechischen unterschiedlich verwendet. Manchmal wird dadurch sogar das natürliche Herz beschrieben, der Muskel, der das Blut pumpt. Wenn die Bibel über das Herz des Menschen spricht, meint sie den Ort, aus dem unsere Leidenschaften entspringen.